Menschen im Bann einer schrecklichen Cannabis, Kokain oder Heroin. Illegale Drogen überschwemmen den Globus. Eine international geführte Studie zeigt, die Qualität der Drogen wird immer besser. Die Preise sinken. Politiker aus aller Welt sind sich einig, der Kampf gegen die Drogen ist verloren. Eine Welt ohne Drogen wird es nicht geben. Eine Welt ohne Drogen wird es nicht geben. Eine Welt ohne Drogen wird es nicht geben. Eine Welt ohne Drogen wird es nicht geben. sich der Sound so an, als ob du das mit deinem Mund machst. So. Ready or not, here I come, you can't hide. Als ob du das mit deinem Mund machst, so. So, ne, hat wieder irgendwer ein Smiley zu viel in den Mund genommen, so, ne, schon normal, unnormal, kann nicht sein, Bratan, was hab ich dir getan? Irgendwann mal zu viel in den Mund genommen, so, ne? Schon normal, unnormal, kann nicht sein. Bratan, was hab ich dir getan? Hat wieder irgendwann mal zu viel in den Mund genommen, so, ne? Schon normal, unnormal, kann nicht sein.